Ja, dann würde ich euch herzlich begrüßen heute Abend hier in der ACC-Galerie in Weimar. Ich freue mich, dass ich Nicola Bersarin heute hier neben mir begrüßen kann, der über Friedrich Hölderlin und das Werden im Vergehen heute sprechen wird. Es ist ja so, dass die Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution jetzt mit dem Vortrag sozusagen in die vierte Runde geht. Seit 2009 findet die Reihe statt. Und ich würde sozusagen noch ein paar Worte dazu verlieren, was wir uns sozusagen bei diesem Themenblock gedacht haben, weil alle fünf Vorträge doch irgendwie so eine gemeinsame theoretische Klammer haben. Wir wollen in der Reihe bis August fünf Dichter behandeln, die alle aus dem 19. Jahrhundert kommen. Es geht um Friedrich Hölderlin, um Heinrich Heine, Comte de Lautréamont, Arthur Rimbaud und Charles Baudelaire. Mit dieser Zusammenstellung, dieser Name ist eigentlich ein Weg von Deutschland nach Frankreich bezeichnet, ein Weg, der nicht unbedingt so lang ist, wenn man beachtet, dass Friedrich Hölderlin auch für kurze Zeit in Frankreich gearbeitet hat als Hauslehrer. Entscheidender dürfte die politische Bezugnahme Hölderlins auf die Ereignisse in Frankreich dieser Zeit sein. Es gibt so diese Anekdote, die man sich erzählt, dass Hölderlin, Hegel und Schelling, als sie im Tübinger Stift studiert haben und dort sozusagen die Nachricht von der Französischen Revolution erhalten haben, dass sie dort zusammen einen Freiheitsbaum gepflanzt haben und dann sozusagen in, freudig darum getanzt sind. Dieses Verhältnis auf der einen Seite vom großen Befreiungskampf in Frankreich zu erfahren, aber auf der anderen Seite in Deutschland eine Wirklichkeit vorzufinden, in der eine bürgerliche Revolution nicht auf der Tagesordnung steht. Das ist sehr bestimmt für die Motive in Hölderlins Werk. Auch Heinrich Heine hat sich, solange er in Deutschland gelebt hat, an Frankreich orientiert. Und auch wenn er sozusagen der damals neu aufkommenden sozialistischen Bewegung sehr nahe stand, hat er sozusagen Zeit seines Lebens Napoleon Bonaparte sozusagen bewundert. Er war Zeit seines Lebens Bonapartist. Frankreich wurde schließlich Heines selbstgewähltes Exil, nachdem er in Deutschland zunehmend auch antisemitisch angefeindet worden war und unter der deutschen Zensur zu leiden hatte. Der Dichter Comte de Lautréamont, das ist dann sozusagen der unmittelbare Schritt nach Frankreich. Über das Leben von Lautréamont ist ohnehin nicht so viel bekannt und soweit mir bekannt ist, hat er sich eigentlich auch nie politisch geäußert direkt. Dennoch ist das fragmentarische Werk, das er hinterlassen hat, zutiefst von jener Zeit getränkt und geprägt. Was Lautréamont in seinem Roman Die Gesänge des Maldoror zerstört, also das ist ein sehr zerstörerischer Roman, das, was er zerstört, ist eben die bürgerliche Moral des Guten jener Zeit, eine bürgerliche Moral, die eben ihre Schattenseiten nicht kennen will und die Lautréamont umso mehr hervorkehrt. 1870, zu Beginn des deutsch-preußischen Frankreich-Feldzuges, stirbt Lautréamont in seiner Pariser Pension. Das ist die Zeit, in der Arthur Rimbaud und Charles Baudelaire schon begonnen hatten zu wirken. 1850 hatte Napoleon III. Mit einem Staatsstreich die junge französische Republik korrumpiert und sich selbst als Kaiser angesetzt. Also jener Mann, der den Heine noch in einem emanzipatorischen Sinne bewundern konnte, wurde da selbst zu einem Teil der Konterrevolution und sowohl Rimbaud als auch Baudelaire waren dann mit dem Aufstand des Pariser Proletariats sehr verbunden, welches nun nicht mehr nur die Republik forderte, sondern mehr noch die soziale Republik. Rimbaud nahm an der Pariser Kommune von 1871 teil und hat auch selber eine Verfassung für die Kommune entworfen. Und Baudelaire hat zeitweilig mit den Blanquisten zusammengearbeitet, die sich im Pariser Barrikadenkampf hervorgetan hatten. 1870 und 1871, das sind die Jahre, in der die deutsche Misere selbst in Frankreich dann Einzug hält. Durch den Sieg der Preußen über Napoleon III. War nicht nur der Weg zur Republik gefährdet. 1871 waren es die Preußen, welche die blutige Niederschlagung der Pariser Kommune durch die Versailler Bürgerregierung militärisch abgesichert haben. Rimbaud war von diesem Ereignis zutiefst getroffen und schwor sich, solange in Paris noch Arbeiter sterben, kein Gedicht mehr schreiben zu können. Das waren sozusagen jetzt die fünf Dichter, die wir in dieser Reihe behandeln wollen. Wir wollen in dieser Reihe sozusagen nachverfolgen, in welchem Verhältnis die Dichtung zu einer revolutionären Wirklichkeit steht, in einer Geschichte der Emanzipation, die selbst verworren ist und sich im 19. Jahrhundert immer als eine Dialektik von bürgerlicher und proletarischer Revolution darstellt. Vielleicht könnte ich würde das auch nochmal sozusagen für jeden Dichter einzeln sagen. Es ist der mythologisch verkleidete Wille zur Revolution bei Hölderlin, der die soziale Revolution als kommenden Gott erwartet. Es ist der zynische Materialismus Heines, der als einer der ersten die Folgen der industriellen Revolution zu verarbeiten musste. Es ist die Dialektik von Guten und Bösen bei Lord Réaumont, der Wille zur Verweigerung bei Rimbaud angesichts der Konterrevolution, ein Streik, der auch die Funktion als Dichter verweigert. Und es ist die verschwörerische Verwandtschaft zwischen Baudelaire und Blanqui. Es ist eine Tendenz der Negativität gegenüber einer schlechten Wirklichkeit, die sich hier in der Dichtung Bahn bricht, bis schließlich 1871 die Wirklichkeit wiederum die Dichtung überholt und zahlreiche Momente in der Pariser, zahlreiche Momente der Moderne in der Pariser Komödie kulminieren. Es geht um das Verhältnis von Dichtung und Revolution. Und ich denke, was dabei noch wichtig ist, ist, dass dieses Verhältnis nicht rein äußerlich über den jeweiligen Inhalt herauszuarbeiten ist, sondern man muss untersuchen, wie die jeweilige Wirklichkeit in das dichterische Material eingegangen ist. Und dann entdeckt man vielleicht sogar mehr als einen bloß politischen Inhalt, vielleicht etwas Unabgegoltenes der Vergangenheit, das uns etwas über die jetzige Gegenwart sagen kann. Genau, sozusagen in dieser Einleitung soweit so skizzenhaft. Ich denke, sozusagen dieser thematische Zusammenhang wird dann jeweils in den einzelnen Vorträgen auch nochmal deutlich werden. Ja, bevor ich jetzt kurz nochmal die Referenten vorstelle, würde ich auch noch kurz was zu der Kamera sagen, die da vorne steht. Es ist sozusagen diesmal zum ersten Mal offiziell so, dass wir eine Videoschaltung nach Hamburg gemacht haben. Die Reihe weitet sich also etwas aus und damit begrüße ich sozusagen auch die Zuschauer in Hamburg. Vielleicht können wir das nachher in der Diskussion auch beachten, damit die Hamburger das sozusagen nachverfolgen können, wäre es dann wichtig, dass wir dann das Mikrofon auch in der Diskussion benutzen, damit die alles gut hören können in Hamburg. Ja, ich würde Bersabin kurz vorstellen. Er lebt und arbeitet in Berlin und ist dort im Verlagswesen tätig. Er hat Philosophie, Soziologie, Germanistik und Kunstgeschichte studiert und arbeitet zur Philosophie der Moderne und Postmoderne. Und ich würde sagen, eigentlich oft mit einem Fokus auf die Ästhetik. Das kann man in zahlreichen Beiträgen nachlesen auf seinem Blog bersabin.wordpress.com. Macht nebenbei auch selbst Fotos, die auch zum Teil auf seinem Blog zu sehen sind. Ja, und damit würde ich dir das Wort geben. Ja, nächstes Mal für die Einladung. Ich hoffe, der Vortrag wird nicht zu lang und nicht zu komplex werden. Es geht also einerseits um die geschichtsphilosophische Deutung von Georg Lukács, die eben doch sehr politisch inspiriert ist, auch aus dem Geist der Zeit heraus von damals, und dann als Kontrast dazu die Hölderlin-Lektüre von Theodor W. Adorno in seinen Noten zur Literatur zu finden. Das ist der Aufsatz Parataxis. Es ist so, dass ja, diese Lektüre von Adorno eine sehr komplexe darstellt und sehr verschlungene darstellt. Aber wir werden, ich denke, in dem Vortrag wird sich dann auch zeigen, wo wirklich dann die Unterschiede sind, und wenn Sie da irgendwie auch Fragen noch inhaltlicher Art haben, also scheuen sich das nicht zu stellen. Der Adorno ist nicht ganz einfach, aber ich denke, vielleicht können wir da hinführen, auch über diesen Vortrag. Und also es wird hier weniger um Gedichte von Hölderlin selbst jetzt gehen, die ich hier vorstelle oder vortrage und dann irgendwas selbst dazu sage, sondern werde ich diese geschichtsphilosophische Aufhaltung Hölderlin einerseits im Rahmen von Georg Lukács und dann als sprechende Sprache quasi, was Adorno dann entfaltet. Hölderlin war als Dichter fast vergessen in Deutschland, stand im Schatten der Heroen aus Weimar, allenfalls, wie Adorno es schrieb, angesehen als ein stiller und feiner Nebenpoet mit rührender Vita. Oder wie es Goethe als Empfehlung an Hölderlin formulierte: Ich habe ihm besonders geraten, kleine Gedichte zu machen und sich zu jedem einen menschlich interessanten Gegenstand zu wählen. Da hat sich Goethe am Ende doch geirrt, denn Hölderlin erwies sich wahrscheinlich von der Modernität her doch als größer als Goethe. Hölderlins Entdeckung als Dichter, diesseits von Klassik und Romantik, fiel ins 20. Jahrhundert. Ähnlich über Kleist jenen doch so unterschiedlichen Zeitgenossen Hölderlins. Beide reagierten auf die großen Zäsuren um 1800 auf ihre Weise, eben den Einbruch einer neuen Ordnung mit einer kapitalistisch organisierten Produktion. Kleist tat dies, indem er der Gewalterfahrung und der Körperlichkeit, die mit dem gewalttätigen Exzess konnotiert ist, einen Ausdruck gab. Hölderlin, indem er auf andere Formen von Kommunikation reflektierte, in der das Verhältnis von Subjekt und Objekt eine Bestimmung erführe, die jenseits des Bannes von Gewalt und Zurichtung wäre. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte eine Welle der nationalen Hölderlin-Begeisterung im Bildungsbürgertum in Deutschland ein. Prägend für die Hölderlin-Interpretation war die hermeneutische textimmanente Lesart mit dem Bezug eben auch zum Nationalpathos, die Deutschen sozusagen als die wahren Griechen oder aber seine Einordnung als Dichter des Seins, wie das dann etwa bei Martin Heidegger geschieht. Heidegger hat einige große Hölderlin-Deutungen und auch Vorlesungen gemacht, auf die will ich jetzt nicht im Detail eingehen. Man könnte sich, und das hat Adorno auch getan, sehr polemisch dagegen äußern, und Heidegger ist ja auch in vielen fragwürdig, aber ich denke, man kann dennoch, wenn man das mal in die intensivere Lektüre nehme, also über diese Wendung des freien Gebrauchs des eigenen, den Heidegger da bei Hölderlin herausstreicht, auch nochmal ganz interessante Aspekte auch in der Heidegger-Deutung ausmachen. Auch mal eben jenseits von Heideggers Faschismus, den man aber eben auch dann wieder nicht ganz ausklammern kann. In dieser Sicht und in den Interpretationen auch der hermeneutischen Lesart stellt jedoch das Fehlen des politischen sowie des gesellschaftlichen und der geschichtsphilosophischen Dimensionen einen entscheidenden Mangel dar, der Hölderlin dadurch eben auch im Ganzen verfehlt. Eine angemessene Hölderlin-Lektüre muss sich, so meine These, zwischen den Polen von Geschichtsphilosophie und ästhetischer und ästhetischen Kritik, die auf Sprache und Form reflektiert, bewegen. Ich möchte dies anhand der Hyperion-Aufsätze, des Hyperion-Aufsatzes von Georg Lukács einerseits und von Adornos Hölderlin-Deutung eben in seinem Essay Parataxis unternehmen. Hegel formulierte in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte in Bezug auf jenes einschneidende Ereignis des endenden 18. Jahrhunderts, nämlich die Französische Revolution, Zitat: Es war dies somit ein herrlicher Sonnenaufgang, alle denkenden Wesen haben diese Epoche mitgefeiert. Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht, ein Enthusiasmus des Geistes hat die Welt durchschauert, als sei es zur wirklichen Versöhnung des Göttlichen mit der Welt nun erst gekommen. In dieser zentralen Passage schlägt sich bereits jene Philosophie des Als-Ob und der Zweifel nieder, welcher dann in Hölderlins Hyperion terminiert. Sei es zur wirklichen Versöhnung gekommen, eben es ist nicht zur Versöhnung gekommen. Die Französische Revolution bildet für Hölderlin einen Ausgangspunkt und Angelpunkt, der seinen Text teils verdeckt, teils offen, schönen guten Abend, herzlich willkommen, strukturiert. Utopie von Geschichte, die Hölderlin in seiner Dichtung auftut, mochte in der Euphorie und in der Gärung der Französischen Revolution sowie der kantischen Philosophie noch möglich gewesen sein. Unter den Bedingungen einer Spätmoderne und einem vollständig entfalteten und entfesselten Kapitalismus sowie dem, was sich Zivilisationsbruch nach Auschwitz nennt, scheint die Utopie einer solchen Einheit eher die zu sein, welche Adorno für Beckets Endspiel konstatiert: eine Welt, in der alles stillgestellt und statisch ist. Und auch Hölderlins Text verweist zum Teil bereits auf diese Skepsis und zeigt die dann auch, das kann man immer auch immer wieder an Textstellen aufzeigen, zeigt diese Skepsis dann auch wieder auf. Lukács' Text, Hölderlins Hyperion, erschien 1934, das Jahr ist natürlich auch ganz zentral, inmitten eben des faschistischen Deutschlands. Auch für Lukács, nicht anders als für Heidegger oder den Germanisten Emil Steiger, ist Hölderlin der Dichter des Griechentums. Aber weniger eines solchen, das im bloßen Ideal der Winkelmannschen Klassik schwelgt und einem inhaltsleeren akademischen Klassizismus des 18. Jahrhunderts anhängt. Es geht bei Hölderlin sehr viel dunkler und finsterer zu, doch dieses Griechentum besitzt nicht die so Lukács hysterische Bestialität, welche Nietzsche in seiner Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik dann freilegt. Also zu dem Griechentum muss man immer auch nochmal darauf hinweisen, dass es immer auch in den Dichtungen bis zur jetzigen Zeit hin immer auch als politische Kategorie eigentlich funktioniert und fungiert und dass eben in diesem Rückblick auf die Antike immer auch eine Konstruktionsleistung liegt, um sich seine eigene Kultur zu vergewissern und zu legitimieren. Also es ist in diesem Zusammenhang und auch in Bezug nochmal zu Heidegger vielleicht ein Werk von einem französischen Philosophen, Philippe Lacroix-Labat, interessant. Das heißt, die Fiktion des Politischen beschäftigt sich auch mit Heidegger und mit Celan, auch mit Hölderlin. Und da geht es dann auch nochmal so um diesen Begriff des Nationalästhetizismus. Also wie gesagt, Philippe Lacroix-Labat, Fiktion des Politischen. Eigentlich ein sehr interessanter französischer Philosoph aus der Ecke der Dekonstruktion kommt. Für Hölderlin und seine beiden Mitstudenten im Tübinger Stift, Schelling und Hegel, bedeutet die Französische Revolution, deren Zeitgenossen sie waren, eine Zäsur. Das Ideal des Befreiungskampfes begrüßten sie. Lukács schreibt: Jeder dieser drei Jünglinge repräsentierte in seiner späteren Entwicklung eine typische Möglichkeit der deutschen Reaktion auf die Entwicklung in Frankreich. Zugleich aber zeigt sich im Gang dieser Revolution die Verschränkung von Freiheit und Schrecken, etwa mit dem Thermidor, also der Terrorherrschaft, mit dem auch als Robespierre dann abgesetzt wurde. Im Gegensatz zu Hegel jedoch schließt Hölderlin keinen Kompromiss mit der nachthermidorischen und damit auch der beginnenden bürgerlichen Epoche und bleibt dem revolutionären Ideal einer Polisdemokratie treu, so Lukács, während Hegel sich damit abfindet, dass die revolutionäre Periode der bürgerlichen Entwicklung abgeschlossen ist. In seiner Kompromisslosigkeit wird Hölderlin am Ende jedoch an der Wirklichkeit zerbrechen, in der für dieses Ideal einer zu erneuernden Polis kein Platz ist. Den Gang dieses Zerbrechens an einer politischen Wirklichkeit zeichnet dann insbesondere dieser Perium-Roman eben nach. Während Hegel sich an die Entwicklung anpasste und den Gang des Geistes in die Philosophie transformierte, dabei aber trotzdem die Dialektik der bürgerlichen Gesellschaft und damit auch ihre immanente Widersprüchlichkeit in den Blick nahm, gerät jedoch bei Hegel die Antike zur unwiederbringlichen Vergangenheit. Dies gestaltet sich bei Hölderlin ein wenig anders. Es wäre die Antike und die Gesellschaft freier Menschen gleichsam der noch nicht gewesene und wiederherzustellende Ursprung einer befreiten und freien Menschheit. Hölderlin bleibt Republikaner, sein Ideal ist die vollständige revolutionäre Erneuerung der Menschheit. Lukács zitiert eben auch einen Satz aus dem Empedokles. Ich muss den Buch selbst hier machen. Wäre euch der Väter Mund, was euch der Väter Mund erzählt, gelehrt, Gesetz und Bräuch, der alten Götter Namen, vergesst es kühn und hebt wie Neugeborene die Augen auf zur göttlichen Natur. Diese Natur ist eine solche Natur im Sinne Rousseaus, dessen Schriften Hölderlin auch studierte und auch natürlich kannte damit. Und so verbindet sich in jenem rousseauschen Sinne der Traum davon, dass Gesellschaft umgestaltet werden kann, wodurch eben erst auch Natur zu sich selbst kommt. Das sind dann auch Dinge, die nachher bei Adorno alle noch bedeutsam werden, nämlich das Verhältnis von Natur und Subjekt und einer Natur, die eben auch zu sich selbst findet und das nicht über Subjektbeherrschung. Die vollendete Harmonie des Menschen stellt sich mit der ihm angemessenen, wieder zur Natur gewordenen Gesellschaft, in der zugleich die Natur selbst wieder hergestellt ist, erst über die Umgestaltung der Gesellschaft ein. Also erst eigentlich mal Gesellschaft umgestaltet und revolutionär verändert, da kann man auch zu einer anderen Natur, zu einem anderen Naturkonzept gelangen. Ich ergänze die Lukács-Lektüre noch ein wenig mit einem Zitat aus der Vorrede zur vorletzten Fassung des Hyperion. Also Hyperion ist in mehreren Fassungen erschienen, einmal hier auch in der Thalia-Zeitschrift und dann, ich glaube, 1796 als endgültig in der Romanfassung. In dieser vorletzten Fassung der Vorrede heißt es, Zitat, jenen ewigen Widerstreit zwischen unserem Selbst und der Welt zu endigen, den Frieden alles Friedens, der höher ist, denn alle Vernunft, den wiederzubringen, uns mit der Natur zu vereinigen, zu einem unendlichen Ganzen, das ist eben auch wieder das Hemkaipan, dieses ein unendliche Ganze, das dann eben auch immer auf die griechische Philosophie dann wieder verweist, zu einem unendlichen Ganzen, das ist das Ziel all unseres Strebens, wir vermögen uns darüber zu verstehen oder nicht. Neben einem Konzept von Subjekt-Objekt-Philosophie und einer universalen Vermittlung, die in einem Frieden des Friedens terminiert, der höher als alle Vernunft ist, zeigt sich bei Hölderlin zum einen eine Weise der Rationalismuskritik herkömmlicher Aufklärungsphilosophie. Es wird über die sprachliche Figur eines Friedens des Friedens, gleichsam ein transzendentaler Zustand, und zugleich eben auch ein Zustand der Überschreitung, der auch über diesen Frieden noch einmal liegt, hergestellt, der eben jegliche Empirie und auch Faktizität übersteigt. Und das ist dann eben auch nochmal im Sinne seiner Utopie, das ist einfach eben der Nichtort. Zugleich aber, um diese utopische Dimension zu erreichen, stellt sich in Hölderlins Hyperion jene Figur des Revolutionären dar, welche die Tathandlung des fichtischen Ichs nicht bloß im Modus der Erkenntnistheorie belassen will. Zitat von Lukács, alle für einen und jeder für alle, das ist das gesellschaftliche Ideal Hyperion zu Lukács. Weil Hölderlins Konzept eines idealistisch inspirierten ewigen Friedens jedoch an der kapitalistischen Schranke, also mit den ökonomischen Bedingungen und an den Widersprüchen der bürgerlichen Revolution, wie sie sich in Frankreich entfaltete, vorbeigeht, so verliert sich seine Gesellschaftstheorie zumindest nach Lukács am Ende in Mystik. Es handelt sich im Hyperion um eine Utopie, die am Ende von dunklen Vorahnungen getragen wird. Das mystische oder eben auch das idealistische Moment bei Hölderlin zeigt sich darin, dass Gesellschaft sich in der Konzeption Hölderlins erst über eine neue Religion verändert. Stichwort ist nämlich auch die neue Mythologie, welche eben anknüpft an das Griechentum, dann eben auch Elemente des Fremden, aber auch des Eigenen verbindet. Und die eben auch erst als ästhetischer Akt der Vernunft zu schaffen ist. Und das lässt sich dann auch nochmal über so Bezüge zu dem Fragment, welches nachträglich unter dem Namen das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus eben firmiert, dann auch nochmal nachlesen. Wobei dieses Fragment eher eben Hegel und dann jetzt in der neuesten Forschung eben eher Hegel und nicht Hölderlin zugeschrieben wird. Wenngleich eben der Einfluss Hölderlins und seine Bedeutung für Hegel, die da im Tübinger Stift eben auch zusammen studiert haben und einen ungeheuren Regelaustausch hatten, eben doch gar nicht zu leugnen ist. Man könnte eigentlich fast sagen, dass die hegelische Philosophie in der Dichtung Hölderlins eigentlich ihren eigentlichen Ort gefunden hat und dort sozusagen im dialektischen Sinne dann auch aufgehoben ist, also in diesem wirklich dreifachen Sinn von Aufhebung. Zentrale Stelle hier in diesem Systemprogramm ist eben, die Ideen müssen ästhetisch, das heißt mythologisch gemacht werden. So heißt es in diesem Fragment, Zitat, dass der höchste Akt der Vernunft, der, in dem sie alle Ideen umfasst, ein ästhetischer Akt ist. Zitat Ende. Es läuft also über das Moment des Sinnlichen und daran schließt sich dann über den Text von Lukács hinaus die Frage eben an, inwiefern eher das Diskursive der Philosophie, das wäre dann also eher Hegel, oder die Form eines poetischen Sprechens, eine adäquate Form des Ausdrucks sein kann, um Geschichte auf ihren Begriff zu bringen, also jenseits eben auch eines rationalen oder geschichtswissenschaftlichen Diskurses. Diese Frage wird dann am Ende im Hinblick auf Paul Celan und den Aspekt des Sprechens nach Auschwitz noch einmal bedeutsam. Da Lukács den Hyperion jedoch im rein geschichtsphilosophisch im Sinne revolutionärer bzw. prärevolutionärer Dichtung liest, kann er diese Unterscheidung zwischen ästhetischem und philosophischem Sprechen nicht in den Blick bekommen. Lukács streicht, was diese revolutionäre Tathandlung betrifft, in seiner Hölderlin-Lektüre insbesondere die Nähe zu Schillers Räuber heraus. Beide arbeiteten sich am selben Problem ab. Während der sehr viel gemäßigtere Schiller jedoch nicht nur vor der Härte der revolutionären Methoden zurückschreckte, das tat Hölderlin auch, weicht Schiller ebenfalls vor dem radikalen Inhalt der Revolution selbst aus. Während Schiller den Zusammenbruch der bürgerlichen Ordnung fürchtet, ängstigt dies Hölderlin wenig. Hölderlin erhofft die vollständige Umwälzung seiner Welt und schreckt doch zugleich vor der revolutionären Methode zurück. Das zeigt sich eben auch welchem Hyperion, an der Figur des Hyperion selbst, der am Anfang sein Freund Alabanda eben sozusagen zum bewaffneten Kampf aufruft, davor erstmal zurückschreckt. Am Ende dann an diesem bewaffneten Kampf teilnimmt und sieht, dass der in Plünderung, Mord und Totschlag endet. Also Hyperion wird ebenso der Aufstand der Griechen 1770 gegen das Osmanische Reich dargestellt und zur Folie genommen. Diesen Zwiespalt Hölderlins sieht Lukács als einen Moment der Tragik an, welche konstitutiv für diese Epoche ist, denn sie entspringt aus dem Klassenverhältnis in Deutschland. Während es in Frankreich ein demokratisch-plebejisches Element sowie kleinbürgerliche und halbproletarische Massen gab, existierte dies in den zersplitterten Fürstentümern Deutschlands nicht oder doch eher wenig. Für Hölderlins Anliegen, so Lukács, existierte keine Gesellschaftsklasse, an die er seine Worte hätte richten können. Dieser Widerspruch sedimentiert sich am Ende auch im Inhalt sowie in der ästhetischen Form des Hyperion-Romans. Der Text schlägt um in die Mystik. An diese mystische Weltanschauung, so Lukács, klammert sich dann eben die revolutionäre Lesart Hyperions, also der auch der Hermeneutik der ganzen textimmanenten Lektüre Dilthey. Es vereinnahmte ihn die Lebensphilosophie Dilthey's und machte eben dann Hölderlin zu einem Vorläufer von Schopenhauer, Nietzsche. Und diese Linie, das muss man neben dem Lukács-Essay eben auch ganz hoch anrechnen, 1934 geschrieben, diese Linie versucht eben nochmal zu durchschneiden und Hölderlin wirklich als einen revolutionären Dichter zu nehmen und nicht bloß so das Bildungsbürgertum und die deutsche Innerlichkeit und ja, Blockflöte und Hölderlin, wie Herbert Schnedelbach mal gesagt hat, als so ein Moment der Bildung, dass man sich dann irgendwie in den Hausflur hängen kann. Das will Lukács eben ganz einfach überschreiben. Aus dieser reaktionären Rezeptionsgeschichte heraus befreit Lukács Hölderlin eben, indem er eine revolutionäre Lesart einsetzt, einen von der französischen Revolution beeinflussten Hölderlin zum Anlass nahm, was sich ihm auch natürlich durch die Biografie Hölderlins deckt. Es wird in diesen reaktionären Lektüren eben ein zeitloser Wesenskern bei Hölderlin herausgearbeitet, ohne dass sich dabei noch die zeitbedingten gesellschaftlichen Züge seiner Gedichtung überhaupt noch zeigen. Dass aber die Dichtung Hölderlins nicht ins abstrakt Allgemeine abzielt und die Sehnsucht nach dichterischer Erfüllung nicht formal ästhetisch verstanden werden darf, zeigt Lukács, indem er auf die Gelegenheiten verweist, welche das dichterische Erlebnis unmittelbar auslöst. Also eben dieses Erfahrungsmoment. In den Worten dann kann man des französischen Philosophen Jacques Derrida, kann man immer sagen, dass Dichtung immer auf ein Datum angewiesen ist, das dem Gedicht offen oder versteckt eingeschrieben ist. Dieser Aspekt wird dann später bei Paul Celan, das werde ich, glaube ich, heute nicht mehr ganz entfalten können, aber vielleicht in einem weiteren Vortrag, ich deute das nachher noch mal ganz kurz an. Dieser Aspekt des Datums wird dann bei Paul Celan ganz wichtig, und zwar sind das völlig verrätselte Daten, die man erstmal gar nicht als Leser in den Blick bekommt. Ich denke, Celans Dichtung ist eben bekannt als sehr dunkel und äußerst schwer zu verstehen. Und diese Daten zeigen sich dann eigentlich auch eben bei Hölderlin bereits schon in der Dichtung. Das werde ich dann nachher noch im weiteren Adorno auch nochmal kurz verführen. Und auch die Anrufung Griechenlands im Hyperion eben als Einheit von Kultur und Natur ist, so Lukács, bei Hölderlin immer eine Anklage gegen seine Gegenwart, immer ein vergeblicher Aufruf zur Tat, eben Aufruf zur Zertrümmerung der miserablen Wirklichkeit. Die verfeinerte, man muss wohl auch sagen, ästhetizistische Analyse von Diltay vertilgt alle, Zitat, Spuren der großen gesellschaftlichen Tragik aus dem Leben und dem Werk Hölderlins, bildet die Grundlage für die grob demagogische, krass lügenhafte Schändung seines Andenkens durch die Braunhemden der Literaturgeschichte. Das schreibt Lukács zwar polemisch, aber am Ende doch treffend. Wesentlich an dieser Lektüre Lukács ist, dass er eine Lesart liefert, die Hölderlin von der faschistischen Blut- und Bodenideologie und die man dieser bürgerlichen, bildungsbürgerlichen Innerlichkeit frei hält. Und darum genau geht es dann auch, die Tradition nicht denen zu überlassen, die sie für ihren Massenmord benutzen und missbrauchen. Und daran knüpft dann nach diesem Zivilisationsbruch eben auch insbesondere Adorno an. Ich möchte nun die Ausführungen Lukács ein wenig abkürzen. Die zentrale These ist, dass Hölderlins Lyrik eine Gedankenlyrik ist. Dem wird dann nebenbei gesagt Adorno ganz vehement widersprechen und Lukács schreibt, ihren Ausgangspunkt bildet der zur weltanschaulichen Höhe gehobene, freilich zugleich idealistisch mystifizierte innere Widerspruch der bürgerlichen Revolution. Zitat Ende. Eben jenes jakobinische Ideal und die schlecht eingerichtete bürgerliche Wirklichkeit sowie die Formen des revolutionären Terrors. Diesen Widerspruch vermag Hölderlin nicht aufzulösen. Aber anders, etwa als die Romantiker, betrieb Hölderlin nicht die lyrische Auflösung der epischen Form. Dieser Formbegriff und Lukács' Festhalten an einer an der Klassik orientierten Inhaltsästhetik bildet dann nebenbei gesagt auch einen der großen Konfliktpunkte zwischen Adorno und Lukács. Und über diesen Formbegriff kommt man da auch nochmal zu der Expressionismus-Debatte, wo einerseits eben Brecht und Klaus Mann und auch Bloch dann den Expressionismus eben auch als ästhetische Form verteidigt haben, während für Lukács und Alfred Corella das Ganze einfach mit Faschismus konnotiert ist. Aber da ist dann Adornos Deutung und auch die Ästhetik Adornos eigentlich doch deutlich weiter als Lukács. Es gibt die bekannte Anekdote, als Lukács dann irgendwann 56 von den eigenen Genossen verhaftet wurde, beim Ungarnaufstand, dass er nach dem Kerker dann gesagt hat, begriffen hat und gesagt hat, Kafka ist wohl doch Realist gewesen, denn sein Dedikt galt eben auch gegen Kafka immer sehr stark und das war für ihn also reiner bürgerlicher Formalismus. Ja, wie gesagt, da wächst Adorno und steigert, ist Adorno doch ein bisschen noch drüber hinaus, das werden wir dann vielleicht eben auch in seiner Hölderlin-Lektüre sehen. Was Lukács an Hölderlin jedoch auch gegen Goethe gerichtet festhält, ist das Moment des Widerständigen. Hölderlin stellt, so Lukács, dem goethischen Erziehungsroman zur Anpassung an die kapitalistische Wirklichkeit, jenen Erziehungsroman zum heroischen Widerstand gegen diese Wirklichkeit entgegen. Im Kontrast zum Bourgeoisie-Roman schafft Hölderlin den Citoyen-Roman. Jedoch muss der Versuch, diesen zu gestalten, inhaltlich und auch ästhetisch scheitern. Doch aus diesem Scheitern erwächst bei Hölderlin jener lyrische Stil, welcher sich im Hyperion dann ins Epische transformiert. Es entsteht dort, Zitat, stilistischer Objektivismus einer tiefen Anklage gegen die Gesunkenheit der bürgerlichen Welt. Der fast nur noch mit metaphorischer Handlung erfüllte Roman steht insofern stilistisch vereinsamt inmitten der bürgerlichen Entwicklung. Größtmöglicher Kontrast dazu ist der etwa zeitgleich erschienene Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre, welcher als Paradigma des Bildungsromans eben genommen werden kann. Dabei greift Hölderlin jedoch einen ganz anderen Strang der Tradition und einen ganz anderen Typus des Romans auf. Zudem opponiert er nicht, wie etwa die Romantiker und Novalis, gegen den großen bürgerlichen Roman seiner Zeit, sondern er schreibt eine ganz andere Tendenz desselben fort. Während Goethe aus dem gesellschaftlichen und stilistischen Problem des französischen, englischen, bürgerlichen Romans des 18. Jahrhunderts herauswächst, knüpft Hölderlin dort an, wo aus der revolutionären Umgestaltung des Lebens durch das Bürgertum ein neuer Typus von Subjekt entsteht. Jenseits von bloßer Handelsfreiheit und formalrechtlicher Gleichheit, welche dem bloßen Geschäft halt eben nur nachgeht, nämlich der Citoyen. Lukács schließt sein Essay wie folgt: Der lyrisch-elegische Roman Hölderlins ist, trotz seines notwendigen Scheiterns, gerade in seinem Scheitern, die objektivste Citoyen-Epik der bürgerlichen Entwicklung. Zitat Ende. Bei aller Kritik, die man an dieser doch sehr geschichtsteleologisch operierenden Lektüre Lukács anbringen mag, bleibt eben der Verdienst herauszustreichen, Hölderlin wieder in den gesellschaftskritischen Blick genommen zu haben. Hölderlin ragt über den engen Begriff der politischen Freiheit innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft heraus und er ist mehr als der Dichter des Seins. Seine Revolution der Denkungsart ist keine bloß bürgerliche. Deshalb auch räumt Lukács ihm gegenüber Goethes Bildungsroman den Vorhang ein. Und das erstaunt dann doch, eben denkt man auch immer an Lukács Kritik eben am Begriff der Form, wo Subjektivität eben schnell dem Verdikt des Formalismus anheimfällt. Und man kann bei Hölderlin natürlich schon von einer auch sehr starken, subjektiv geprägten Lyrik dann auch wieder sprechen. Wenn Adorno auch wieder widersprechen würde, würde ich sagen, das hat eben mit Subjektivität und Intention gar nichts zu tun. Dann kommen wir dann gleich zum zweiten Teil. Die Entschärfung Hölderlins durch puren Ästhetizismus ist einerseits zu opponieren, gleichzeitig aber muss die Reflexion auf die poetische Sprache selbst und nicht nur auf die unmittelbar geschichtsphilosophische Intention gelenkt werden. An dieser Nahtstelle zwischen Geschichtsphilosophie und einer Theorie des poetischen Sprechens setzt Adornos Essay Parataxis aus dem Jahre 1964 ein. Auch Adorno verfährt in diesem Essay geschichtsphilosophisch, jedoch geht er in einer ganz anderen Weise als Lukács vor. Das unmittelbar Gesellschaftliche im Sinne des revolutionären Eingriffs, auf das sich Gesellschaft umwälze, bleibt bei Adorno zunächst außen vor. Er verfährt vielmehr im Sinne seiner schwarz-verhüllten Utopie, welche einen Zustand von Versöhnung lediglich andeutet. Dieser Blick von einer Perspektive der Utopie und des ganz anderen her auf eine Welt, wie sie im messianischen Licht der Erlösung als Entstellte und Beschädigte darliegt, wie es am Schluss seiner Minima Moralia heißt, bedeutet freilich keine Stillständung, sondern gerade im Modus der Kunst setzt eine Produktion von Bildern ein, die jeder Fixierung sich entzieht und dabei zugleich das Bild eben auch wieder, das gebildete Bild halt im Kunstwerk auch wieder durchstreicht. Adornos Überlegungen zu Hölderlin sind dabei von einer komplexen Ästhetik getragen, in seiner eigenen, die er dann in der ästhetischen Theorie von nachträglich eben 1971 herausgegeben nach seinem Tod, die er dann in seiner ästhetischen Theorie eben entfaltet und für die Begriffe dann stehen, wie eben Scheincharakter, Wahrheitsgehalt, den das Werk eben auch gegen die Intention des Künstlers entfaltet, Intention, Sinn, Ausdruck, Autonomie, Gesellschaftliches. Die Schwierigkeit bei diesem Text Adornos und dann dem auch für mich hier als Vortragenden besteht darin, dass Adorno in seinem Parataxis-Essay ausgesprochen assoziativ verfährt. Und verschiedene Themen und Komplexe, kompositorisch kann man fast sagen, anspielt. Und ich werde sonst nur versuchen, einige Aspekte hier herauszugreifen. Diesem Essay im Ganzen zu referieren ist fast eine bedingte Unmöglichkeit, aber da zeigt sich dann auch wieder eben so Adornos Satz, dass gute oder gelungene Philosophie eigentlich im Wesentlichen nicht referierbar ist. Das ist über Hegel eigentlich auch, dafür ist es zu komplex, man muss Abstriche machen hier und die muss ich eben auch machen. Ich würde jetzt auf einige wenige Aspekte aus dem Parataxis-Essay hier beschränken. Die subjektive Intention Hölderlins ist in einer Lektüre kaum wiederherstellbar und insofern von geringer Relevanz zu Adorno. Sie bleibt bloß am Moment und indem sie sich an anderen Momenten abarbeitet, nämlich dem Sachgehalt, dem immanenten Gesetz eines ästhetischen Gebildes, also seiner strukturellen Verfasstheit eben, sowie seiner objektiven Sprachgestalt, wandelt sich diese Intention eben um und hebt sich im Gegenstand selbst dadurch auf. Wesentlich für Hölderlins Dichtung ist die objektive Sprachgestalt. Adorno spricht hier vom Zwang des Gebildes, welches zu solcher Immanenz nötigt. Diese Immanenz ist aber nicht mit der hermeneutischen Methode einer werkimmanenten, einer bloß werkimmanenten Deutungkeit zu verwechseln. Die im Werk objektiv erscheinende Wahrheit, welche sich vermittels der Konstruktionsleistung und durch den Künstler zwar, aber auch dann durch das Kunstwerk selbst und die darin unbewusst limitierte Gesellschaft darstellt, lässt die subjektive Intention des Künstlers und auch Hölderlins eben hinter sich. Hölderlins Gedichte haben trotz des lyrischen Tones und des Momentes von Ausdrucks nichts mit subjektiv gefärbter Ausdruckslyrik zu tun. Man kann das am Hyperion zeigen, aber auch an der späten Lyrik Hölderlins. Es existiert dort ein Moment des Dunklen, das auf Deutung aus ist und die Sphäre der Immanenz übersteigt. Insofern reicht Lukács geschichtsphilosophische Lektüre nicht hin, den komplexen Wahrheitsgehalt von Hölderlins Text zu entfalten. Dieses Dunkle nun in Hölderlins Dichtung, mit Benjamins Worten aus seinem Kafka-Essay kann man eben auch von den wolkigen Stellen sprechen, dieses Dunkle halt nötigt dann Adorno auch gerade zur Philosophie und eben nicht mehr nur im immanenten Verfahren und jetzt Wort für Wort halt aufzuschlüsseln, sondern gerade die Dunkelheit von Dichtung, das wird dann ja auch gerade in der Moderne und in der Moderne nach 45 nochmal ganz deutlich, dass es immer verrätselter zugeht. Das ist eben das, was für Adorno immer zur Philosophie nötigt, in der Darstellung eben, in der ästhetischen Kritik. Das, was Lukács als das Mystische bei Hölderlin bezeichnet, hat gerade der ästhetisch-philosophischen und nicht bloß der gesellschaftstheoretischen Deutung. Es lässt sich nicht bloß in der gesellschaftlichen Irrationalität jener kapitalistisch organisierten Gesellschaft auflösen, sondern fällt vielmehr in den Sprachcharakter von Dichtung selbst. Die immanente Analyse des Kunstwerkes ist dabei eine notwendige Bedingung, überhaupt ein genuines Verhältnis zum ästhetischen Gegenstand zu knüpfen. Denken darf sich in dieser Immanenz aber zugleich nicht bescheiden und treibt in Adornos Konzeption über den Gegenstand hinaus. Dichtung und Philosophie zielen eben damit auch beide auf das Gleiche, den Wahrheitsgehalt, der als Vermittelter die Immanenz des Kunstwerks aber auch zugleich durchbricht und den die ästhetische Kritik dann im Modus des Diskursiven natürlich zur Darstellung bringt. Also beide im Grunde ist immer so von Adorno dann her gedacht, das Verhältnis von Sagen und Zeigen, dass die Philosophie eben auch eine Form von Wahrheit ausspricht. Sie kann es aber nicht nur ästhetisch darstellen, während die Dichtung, die Kunst hat diese Wahrheit, aber sie kann sie nicht sagen, sie kann sie einfach nur zeigen, eben in der Anordnung der Momente. Also das sind alles so Dinge, die Adorno dann in der ästhetischen Theorie dann nochmal sehr komplex da entfaltet und die auch dann dieser Hölderlin-Essay eigentlich dann treten. Das macht auch die Schwierigkeit wiederum der Lektüre Adornos dann aus, dass da immer das ganze Programm, das volle Programm eigentlich der ästhetischen Theorie, ja, Adornos immer schon dahinter steckt, eben auch so über den Rätselcharakter, Scheincharakter der Kunst und auch die Ausdrucksqualität für Adorno auch nochmal ganz, ganz bedeutsam. Die rein immanente Analyse hat insofern ihr Recht, weil jedes Werk rein aus sich heraus verstanden werden möchte, aber eben zugleich nicht rein aus sich verstanden werden kann. Und schon gar nicht ist es im Sinne einer positivistischen Deutung möglich, die Intention des Autors dann eben irgendwie nimmt und uns dann sagt, was der Autor uns dann mitteilen wollte. Das ist für Adorno einfach nur Humbug und führt einfach nicht weiter. Adorno schreibt bezüglich dieses Verhältnisses von subjektiver Intention und Wahrheitsgehalt, Zitat, was in den Werken sich entfaltet und sichtbar wird, wodurch sie an Autorität gewinnen, ist nichts anderes als die objektiv in ihnen erscheinende Wahrheit, welche die subjektive Intention als gleichgültig unter sich lässt und sie verzehrt. Zitat Ende. Diese Dinge lassen sich vielleicht, um das auch ein wenig konkreter noch zu machen, ganz gut an dem Gedicht Der Winkel von Hart ein wenig veranschaulichen. Das Kunstwerk im Allgemeinen und speziell in dieses Gedicht wird dabei von drei Momenten getragen. Einmal dem Erfahrungsgehalt, also das, was Adorno dann so die Stoffschicht nennt, damit korrespondiert dem Sachgehalt, sowie eben, wie ich es gerade gesagt habe, dem Wahrheitsgehalt des Werkes. Ich lese dieses Gedicht mal kurz vor, es ist sehr kurz, es ist nicht eine dieser hölderlichen Oden, die jetzt hier zwei Stunden gehen und man kann das dann eben auch, und deswegen ist das Gedicht, glaube ich, auch ganz gut geeignet, weil man da einige Aspekte an Hölderlin eben ganz gut aufzeigen kann und trotzdem einfach auch nochmal vielleicht einen dichterischen Text dann auch präsent hat und jetzt nicht nur über Adorno oder Lukács so gehen muss. Ich hoffe, ich mache es in der richtigen Betonung. Hinunter sinket der Wald und knospenähnlich hängen einwärts die Blätter, denen blüht unten auf ein Grund. Nicht gar unmündig, da nämlich ist Ulrich gegangen. Oft sind über den Fußtritt ein Großschicksal bereit an übrigem Ort. Auf der Ebene des rein Stofflichen, also des Erfahrungsgehaltes, handelt es sich bei Ulrich um den Herzog von Württemberg, der im 14. Jahrhundert lebte und sich vor seinen Verfolgern in einer Felsspalte, also diesem Winkel aus zwei Felsplatten, das ist eben der Winkel von Hart, flüchtete, dort einige Zeit sich versteckt und von den ansässigen Bauern mit Lebensmitteln versorgt wurde. Es handelt sich also im Gedicht also um die Konstellation eines geschichtlichen Ortes und eines Namens, der in Hölderlins Gedicht vergegenwärtigt wird. Es wäre auch immer so, dass es auf den Aspekt des Datums verweist, es ist immer nochmal ein historisches Datum. Es kommt zudem der Aspekt der Natur natürlich dann nochmal ins Spiel und deswegen ist das Gedicht eigentlich so ganz interessant, um sozusagen pointiert am Hölderling dann nochmal so die Dinge aufzuzeigen, die Adorno dann so in seinem Parallax-Essay darstellt. Hölderlins Gedicht bleibt jedoch, so Adorno, auch bei Kenntnis der stofflichen Elemente, also eben dieses historischen Geheides und dieses Verbergens in der Natur, da bleibt eben ein Moment des Rätselhaften zurück. Dieser Charakter von Verstörtheit manifestiert sich auf der Ebene des Ausdrucks. Er stellt sich über den Schock des unvermuteten Namens Ulrich ein, aber auch über die sprachliche Anordnung des Gedichts. Für logische Erklärung des Erfahrungsgehaltes allein vermag dies Dunkle nicht wegzuräumen. Und so heißt es bei Adorno, das Dunkle an den Dichtungen, nicht was an ihnen gedacht wird, nötigt zur Philosophie. Also immer genau dieser Aspekt, dass das Dunkle und nicht das Momente der Erfahrung oder die ganz positivistische Deutung, das ist so und so und deshalb, und der irgendwie sehr im Land gegangen und ist da in den Felsspalte versteckt, das sind eigentlich nicht die Momente, die so von Belang sind, sondern eben gerade das, was darüber hinaus dann auch treibt. Dieses Rätselhafte ist zudem nicht bloß der Intention, Hölderlin zuzuschreiben, der das in irgendeiner Weise bewusst als Stilmittel einsetzt. Vielmehr rührt der Rätselcharakter von einem Objektiven her, nämlich dem Untergang der tragenden Sachgehalte im Ausdruck, in der Beredtheit eines Sprachlosen. Diese Sprachlose ist dann für Adorno immer noch bei der ganzen Hölderlin-Deutung wichtig und wäre eigentlich noch bei, auch im Blick auf Celan, da kommt das dann so nochmal richtig zum Tragen. Da, glaube ich, sieht jeder, wenn man sein Gedicht auch nochmal liest, was mit diesem Moment des Sprachlosen gemeint ist, und ich werde das zum Schluss vielleicht auch mal kurz an ein oder zwei Stellen von Paul Celan vorführen. Und damit kommen wir dann eben, bei dem Sprachlosen kommen wir dann eben zu der zentralen Kategorie bei Adorno, nämlich das Verhältnis von Sprache und Ausdruck, wobei Ausdruck hier nicht als Wort für Begriff eben zu verstehen ist, sondern als expressives Moment. Aber dieser Ausdruck bei Adorno, muss man eben auch dazu sagen, es gibt bei Adorno, das ist ganz wesentlich, keine Unmittelbarkeit. Dieser Ausdruck bei Adorno ist immer durchgebildet. Und ein Ausdruck als solcher, so der reine Schrei des im Expressionismus, das ist für Adorno dann auch wieder auch ästhetischer Humbug. Es ist immer durchgebildet, auch selbst wenn es erstmal nur als rein ausdruckshaftes erscheint. Kein Werk der Kunst wird also ganz von seiner Stoffschicht her expliziert. Dieses Moment des Erfahrungshaften bedarf zwar des Sinnverständnisses, während die darüber hinausgehenden Stufen des gelungenen Kunstwerkes, eben die Konstellation, die Konstruktion seiner Momente und die Sprachgestalt, dieses Sinnverständnis eben gerade zerrütten und auf jenes Moment des Rätsels im Werk verweisen, wie eben gerade in Hölderlins Gedichtern. Die Bahn der bestimmten Negation des Sinns ist die, welche zum Wahrheitsgehalt führt, so Adorno. Es geht also immer auch darum, diese Sinneinheiten und Sinntotalitäten auf der Ebene des Faktischen aufzusprengen und zu überschreiten. Zitat: Ohne das Verschweigen des Sachgehalts wäre das Gedicht so wenig wie ohne den verschwiegenen, eben den verschwiegenen Gehalt. Dieses Moment des Schocks am Gedicht, das wird dann bei Baudelaire eigentlich auch nochmal ganz wesentlich werden, denke ich, in der, also auch über den Benjamin-Aufsatz, der Schock in der Dichtung, das Schockhafte. Dieses Moment des Schocks am Gedicht ist jedoch nicht durch Erkenntnis wegzuräumen, sondern bleibt konstitutives Moment der Dichtung für Adorno. Also man kann es immer wunderbar erklären und aufklären auch, aber dieses Schockhafte bleibt doch irgendwo für Adorno bestehen. Und das ist dann auch nochmal etwas, das Adorno dann ganz massiv in seinem Essay zu Beckett darstellt, wo er sich von diesem ganzen hermeneutischen und kommunikationstheoretischen inspirierten Modell und eben auch von dem ganzen Habermas-Soße da absetzt. Es geht also nicht um ein reines Sinnverstehen, sondern gerade um den Punkt, an welchem der Sinnzusammenhang eben gerade aussetzt. Und daran sieht Adorno auch gerade die Modernität von Hölderlin begründet, dass eben es immer diese Strukturen gibt, wo der Sinn abbricht und aussetzt. zentraler Satz Adornos bezüglich der Erkenntnisfunktion von Kunst, die dann eben auch mit diesem Wahrheitsgehalt verkoppelt ist, ist der, Zitat, die Wahrheit eines Gedichts ist nicht ohne dessen Gefüge die Totalität seiner Momente, ist aber zugleich, was dieses Gefüge als eines von ästhetischem Schein übersteigt. Nicht von außen her, durch gesagten philosophischen Inhalt, sondern vermöge der Konfiguration der Momente, die zusammengenommen mehr bedeuten, als das Gefüge meint. Das ist also hier auch wieder, das Ganze ist eben, das Ganze eines Gedichtes ist einfach auch mehr als die Summe seiner Teile. Auch da wieder gegen diese Faktenhuberei, dass man zusammenträgt, damit ist das und das und das gemeint. Aha, da ist der Ort in Griechenland von Hölderlin genannt. Das reicht in Adornos Sinn eben nicht aus, diese Dichtung, und das Dunkle dieser Dichtung Hölderlin zu verstehen. Einerseits also die immanente Analyse sowie der Erfahrungsgehalt bzw. die Stoffschicht zentral, zugleich aber muss ästhetische Kritik auf die Sprache selbst sich richten. Dieser Aspekt der Sprache bzw. das Verhältnis von Ausdruck, Sprache, sprachlosen Rätsel und diskursiven und nicht diskursiven Moment im Kunstwerk bildet dann einen der Leitfäden für Adornos Parataxis-Essay sowie eben für seine Ästhetik dann überhaupt. In seiner Epoche eingeordnet, entzieht sich Hölderlins Dichtung dabei in ihrer Verfahrensweise der Alternative von Idealismus und Realismus zu Adorno. Verknüpfen sich nach idealistischer Anschauung und im Sinne einer goethischen Ästhetik im Symbol Idee und Anschauung, also die Versinnlichung der Idee, so das bekannte Motiv, so durchschneidet Hölderlin dieses Band. Das wäre auch wieder wäre für Baudelaire noch mal bedeutsam, muss natürlich hin, auch zur Allegorie gehen. Auch bei der Romantik dann nochmal die Allegorie und auch Benjamin entfaltet eigentlich eher das allegorische Moment, immer als Moment der Brechung und eben des Fragmentarischen, also gerade die Einheit nicht aufgeht. Und dieses Band, wie gesagt, wird auch von Hölderlin durchschnitten. Die symbolische Einheit des Kunstwerks wird zerstört und dies mahnt an das Unwahre der Versöhnung von Allgemeinem und Besonderem inmitten des Unversöhnten in der Gesellschaft. Das wäre so eben Adornos Deutung. Dadurch auch nochmal das Unversöhnte eigentlich auch nochmal im Modus des Ästhetischen, im Modus des Kunstwerkes bewusst oder unbewusst aufgegriffen wird. Hölderlins Dichtung beharrt auf dem Unversöhnten und dem Unabgegoltenen der Geschichte. Daran sind sie dann auch doch wieder Lukács und Adorno eigentlich auch relativ nahe bei allem Unterschied in der ästhetischen Konzeption. Adorno macht diesen Schnitt, den Hölderlins Dichtung gegenüber der Klassik tätigt, am Konzept des Namens fest. Und zwar spricht Adorno von der Brechung des Namens. Beispiel ist hier eben so der Ister, das ist ein Gedicht von Adorno, der Ister ist eben in der Antike verbreitete Name für den Unterlauf der Donau. Anstatt einfach Donau zu schreiben, ist bei Hölderlin eben der Ister oder eines seiner Gedichte heißt Patmos, eben dort, wo die johannische Apokalypse eben da empfangen oder geschrieben wurde. Also das sind alles so sehr viel griechische Namen oder Bordeaux im Andenken, Bordeaux, die Garonne, die Dordogne, da tauchen eben immer wieder Namen in der Dichtung Hölderlins auf. Dies zeigt sich dann eben auch nochmal an dem Namen Ulrich in dem Gedicht in der Winkel von Hart. Im Namen positioniert sich Endliches als Erscheinung des Absoluten in seiner Zeitlichkeit, und zwar als ein notwendiges Moment. Hölderlin weist in seiner Dichtung auf die Korrespondenzen zwischen dem Namen Nichtseienden und den Ideen hin. So heißt es bei Hölderlin, Zitat, wie Morgenluft sind nämlich die Namen seit Christus, werden Träume. Und gerade die Namen von Orten stechen in seiner Dichtung ja auch heraus und stehen für mehr als nur für den Ort selbst. Zitat Adorno, ein Atlas von Hölderlins allegorischer Geografie Griechenlands samt den süddeutschen Gegenpunkten wäre anzulegen. Also man darf also aus Hölderlin auch nie ganz das Schwäbische wegdenken. Das ist also ganz wichtig, ich habe den Aspekt eher ausgelassen, auch vom Pietismus herkommt bei Hölderlin. Also das sind Dinge, die eigentlich auch nochmal ganz wichtig sind. Und deswegen ist auch die Lukács-Lektüre eigentlich immer ganz bedeutsam, weil er eben auch zugleich zeigt, dass Hölderlin kein Heimatdichter ist. Also das ist nicht so das Schwabentum, was Hölderlin da dichtet. Und in der Ister bricht ja auch die Antike dann immer wieder ein. Wie gesagt, müsste das alles mal in Gedichten zeigen, aber das könnte man dann nur in Form eines Seminars machen. Das kann man jetzt nicht in einer solchen Vorlesung oder in so einem Vortrag machen. Zugleich aber verzehren die hölderlinischen Korrespondenzen diese Namen, denn in ihnen schießt Modernes und Antikes eben gleichermaßen zusammen. Gleichzeitig aber besteht eine unaufhebbare Differenz zwischen Endlichem und Absolutem in Hölderlins Dichtung und diese Differenz verdeckt seine Dichtung nicht, sondern erstellt sich ihr, indem sie vermittels ihrer Sprachgestalt auf die Aporie und den Entzug wie man dichterisch was Verfahren und Mittel auf diesen Entzug eben auch deutet. Die Zerstörung der Einheit im Kunstwerk zeigt sich bei Hölderlin auch im Blick auf die sprachliche Konstruktion des Gedichts. Beim Lesen von Hölderlins Gedichten werden Leserinnen und Leser darauf stoßen, dass in seiner Dichtung die lyrische Sprache fernrückt oder sich zumindest transformiert. Die Gedichte Hölderlins nähern sich der Prosa, die einer harten Fügung unterliegt. Partikel werden gesetzt wie Einschläge. Prinzip dieser Konstruktion ist für Adorno die parataktische Reihung. In der Gestalt dieser Sprache und dessen, was man als ihren Ton oder auch den Aspekt des unmittelbaren Ausdrucks fassen kann, lehnt sich die Dichtung Hölderlin unmittelbar an die Musik an, die als begriffslose Synthesis zugleich ein Moment des Verströmens trägt. Sprache in der Dichtung Hölderlins unterliegt also einem dialektischen Motiv. Einerseits ist sie an die Form von identifizierendem Begriff, Satz und Urteil gekettet und damit eben an die Funktion begrifflicher Synthesis, die Sprache ja immer ist, gebunden, was immer auch ein Zusammenhang mit Gewalt innerhalb der Sprache und auch mit Zurichtung bedeutet. Und andererseits besteht Hölderlins Dichtung in jenem verströmenden und musikalischen Moment. Und da muss man immer auch wieder für Adorno sagen, dass ja gerade Adorno aus der Musikästhetik und von der Musik her kommt, er hat auch selbst ja komponiert und die Musik hat für ihn als Kunstform eben, obwohl er jetzt nicht wie Schopenhauer oder auch Hegel eine Reihenfolge aufmacht, aber die Musik hat für Adorno nicht die höchste Bedeutung, aber doch eine sehr zentrale Bedeutung innerhalb der bildenden Künste und innerhalb der Künste. Und Adorno hat eben auch viel zur Musik geschrieben, weniger eher zur bildenden Kunst. Anders als Zeitler, der sich sehr viel mehr mit bildender Kunst da auseinandergesetzt hat. Also in der Dichtung Hölderlins kehrt die synthetische Funktion des Begriffs sich wieder das eigene Medium und wird so zur konstitutiven Dissoziation. Jedoch wird diese traditionelle Logik der Synthesis bei Hölderlin zartlos suspendiert. Es geschieht in den Gedichten kein ästhetischer Gewaltakt, wie man ihn in der Prosa Kleist als Form des Ausdrucks findet. Also eben, kennst du ja diese Gewalttätigkeit auch in Michael Kuhl hast, oder eben mal zack ein Gehirn spritzt, oder eben auch in der Penthesilea, wo die Penthesilea eben ihren Achill dann aus Liebe zerreißt, eben Küsse und Bisse, die eben sehr dicht beieinander liegen. Die eingebauten parataktischen Störungen sind kunstvoll besetzt und brechen nur leicht die durchgebildete hypotaktische Konstruktion, so Adorno. Adorno schreibt, musikhaft ist die Verwandlung der Sprache in Reihung, deren Elemente anders sich verknüpfen als im Urteil. Wesentlich ist hier der Doppelcharakter der dichterischen Sprache, welcher einerseits eben das gewalttätige und Zurichtungsmoment und damit auch dem objektiven Geist enthält, eben der Gesellschaft widerspiegelt. Das Kunstwerk ist eben immer auch ein gesellschaftlich gemachtes und widerspiegelt auch genau diese Gewaltstrukturen wieder, aber jetzt nicht in so einer ganz unmittelbaren Weise, sondern gerade eben in dem auch Moment eben ausgespart werden. Bei Hölderlin sieht man ja erst auch in seinen Gedichten, das sind nicht unmittelbar politische Gedichte, das ist anders als der Hölderlin nochmal. Um das Politische zu sehen, muss man schon sehr viel vermittelter und tiefer vorgehen. Auch Beckets Dichtung ist Quatsch, Beckets Theaterstücke sind eben außerordentlich politisch, obwohl sie es gerade nicht sind, während es Sartre einfach vorwirft, dass es eine Thesendichtung ist und Tendenzdichtung, die dann durch das hineingepumpte Politische auch gerade das gesellschaftliche Moment von Gewalt verfehlt. Man könnte hier bei Adorno eben auch mal dann, was diese Widerspiegelung betrifft, dann von einer Mimesis ans Tödliche sprechen. Also das ist ein Ausdruck von Adorno dann auch, den er auch für das Kunstwerk dann geprägt hat. Dieses Verhältnis von Verdinglichung und Ausbruch aus derselben spiegelt sich dann nicht nur in der Sprache selbst, sondern ebenso im Verhältnis von Natur und Subjekt wieder. Dazu später noch mehr. So heißt es bei Adorno, kann sein, also Hölderlins Dichtung, weder dem dichterisch gewählten Wort noch der lebendigen Erfahrung naiv mehr vertrauen, so erhofft sie sich leibhafte Gegenwart von der Konstellation der Worte, und zwar eben einer, die nicht ihr Genügen hat in der Urteilsform. Das alles sind dann Dinge, die eben auch nochmal auf Celan dann und später verweisen werden. Eine Sprache also, die ihr Genügen nicht mehr in der Urteilsform hat. In der sprachlichen Konstruktion verwirft Hölderlin die syntaktische Periodizität als unbrauchbar für seine Dichtung. Und die der Inversion, also der Umkehrung der üblichen Wortstellung in der Periode, stellt er die Inversion der Perioden selbst und eben der ganzen Sätze sogar entgegen. Denn die Form der Sprache, ihre Synthesis, der das Moment von Gewalt halt zugeeignet ist, widerspricht dem, was in der Dichtung Hölderlin zur Darstellung kommen soll. In einem Zustand, des Jenseits von Gewalt und der Jenseits von Gewalt und Destruktion ist, zugleich diese Gewalt aber nicht abstrakt negiert. Kraft der Logik und immanent in ihr protestiert Hölderlin gegen diese Logik, gegen diese zurichtende, zurüstende Logik, auch der Sprache. Jedoch hat die parataktische Auflehnung gegen die Synthesis ihre Grenze an der synthetischen Funktion der Sprache selbst. Also Adorno dialektisiert diese ganzen Momente eben wirklich von Auflösung und dann wieder Einheitsbildung und bringt das so in ein fließendes Moment. Visiert wird zwar eine Synthesis anderen Typus, was eben deren sprachliche Selbstreflexion und damit auch Kritik bedeutet, doch hält die Sprache Synthesis zugleich als ihr konstitutives Moment fest. Zentraler Punkt ist hier, die Einheit dieser Synthesis unmittelbar zu brechen, wäre eben genau die gleiche Gewalttat, welche genau diese Einheit dann auch wieder ausübt, eben die Sprache eben auch als Gewalttat. Und bei Adorno gibt es für diese Aporie bzw. diese Schwierigkeit in der negativen Dialektik jene programmatische Wendung, in der es dann heißt, mit dem Begriff, über den Begriff hinaus zu gelangen. Das sind alles nochmal Dinge, die er hier am Hölderlin-Essay zeigt, die er dann später auch wieder in seiner negativen Dialektik im erkenntnistheoretischen, erkenntniskritischen Modell aufgreift, wie man eigentlich mit dem Begriff über einen Begriff hinauskommen kann. Und gerade in diesem Moment von Gewalt, auch in der Sprache, Denken ist eben immer auch identifizierendes Denken. Und diese Identifikation und Zuschreibung ist immer auch zugleich ein Gewaltakt, weil eben hier etwas zugeschrieben wird. Aber das ist eben auch nicht einfach zu brechen, indem man jetzt so die Negation da aufbaut und sagt, jetzt sind wir ganz unmittelbar und frei und irgendwie tanzen im Wald oder sowas. Und kommen dadurch irgendwie aus der Sache heraus. Da ist Adorno wieder ganz nah bei Marx dann dran und ist auch ganz klar Marxist, dass diese Dinge eben auch dann sozusagen dialektisch-materialistisch auch immer wieder von ihm entfaltet werden. Hölderlin wandelt diese Gestalt von Einheit nun derart ab, dass in ihr nicht bloß die Mannigfaltigkeit widerscheint, sondern zugleich die Einheit sich selbst als nicht abschlusshaft und damit als offene sich anzeigt. Die erzeugten Bilder, davon sprach ich vorhin, und sogar Fixierungen, welche eben auch narzisstische Fixierungen darstellen, werden in immer neuen Konstellationen und in der Verrätselung aufgelöst. Ohne Einheit, so Adorno, wäre in der Sprache nichts als diffuse Natur. Absolute Einheit wäre der Reflex darauf. Demgegenüber zeichnet bei Hölderlin sich ab, was erst Kultur wäre, empfangene Natur. Ich lasse im Weiteren jetzt mal einige Aspekte von Adornos Deutung aus, insbesondere den von der Durchstreichung des Subjekts, auch Hölderlin Sprachkritik und auch Sprechen der Sprache. Das sind alles Dinge, die Adorno da auch nochmal an Hölderlin festmacht. Und das sind dann Aspekte, die, da könnte man nochmal so eine schöne Überleitung zu Derrida und zu dem ganzen Poststrukturalismus machen. Und da ist Adorno auch wieder ganz dicht an Derrida dran, wo eben die Sprache selbst spricht und nicht mehr das Subjekt. Und das Subjekt wirklich also einfach auch durchgeschrieben ist. Das ist etwas, wo man sich bei Adorno schon fast wundert, weil diese Kategorie des Subjekts bei Adorno eigentlich sehr, sehr stark gemacht wird. Und wenn man eigentlich erst so von Foucault oder Derrida erkennt, dass das Subjekt dann eben sozusagen mit Französisch da durchgestrichen wird. Ich werde mich also insofern eher auf die geschichtsphilosophischen Aspekte hier bei Adorno konzentrieren und mal den ganzen poststrukturalistischen Drive und Drehart dann weglassen. Das kann man vielleicht, müsste man vielleicht in einem zweiten Teil zu Celan dann machen, man, damit Derrida nochmal angeht. Im letzten Teil seines Aufsatzes entfaltet Adorno im Sinne des Wahrheitsgehalts der hölderlinischen Dichtung dann das Verhältnis von Naturbeherrschung und Subjektivität, Naturverfallenheit und verströmender Natur. Zitat: Ein Stand von Freiheit erwartet Hölderlin nur durch synthetische Prinzipien durch, von dessen Selbstreflexion. Also diese Selbstreflexion ist dann für Adorno auch eine ganz wichtige Figur des Denkens. Im Verhältnis von Subjekt und Natur gilt für Adorno die unvermittelte, scheinbar unmittelbare Natur, die als solche eben gar nicht zu haben ist. Es gibt für Adorno eben nicht diese Unmittelbarkeit, was ich vorhin auch sagte. Es gibt auch keine unmittelbare Natur, es gibt keine erste Natur. Das ist einfach immer durch Subjekt vermittelt. Also die unmittelbar scheinbar unmittelbare Natur wird nicht als das Erste und auch nicht als das Erlösende bei Hölderlin gesetzt. Auch wenn die Lyrik sehr stark von der Natur geprägt ist. Aber es ist eine vermittelte Natur. Hölderlins Dichtung vollbringt eine vermittelnde Bewegung zwischen Natur und Subjekt sowie eine Ernannelnis, also eben Wiedererinnerung der unterdrückten Natur, die sich nicht auf ein Entweder-Oder, also hier die heile gute Natur und dann die böse, das böse zurichtende Subjekt, samt den Zwängen der Synthesis dann einlässt. Aber es gibt eben auch bei ihm keinen Zustand einer bereits bestehenden, vollendeten Versöhnung, die er dann vorwegnimmt. Das ist eben auch nicht der Fall, das ist dann auch wieder in seinem Imperium. Allenfalls kann diese Dichtung als konstellative Darstellung von Versöhnung gelesen werden. Synthesis und Identität Pfalzer mit der Naturbeherrschung zusammen. Das sind also alles andere Dinge, die Adorno dann in seiner Dialektik der Aufklärung entfaltet, zum Moment von Subjektivität, die immer auch Naturbeherrschung, Unterdrückung ist und die zugleich auf das Subjekt zurückfällt. Also im Grunde der Umschlag von Aufklärung in Mythologie. Das sind also Dinge, die Adorno dann der Dialektik der Aufklärung entfaltet, die Aufklärung aus dem Mythos entringen will, aber zugleich durch diese Bewegung der Identifizierungen immer auch wieder zurückfällt, an den Mythos verfällt, um das verkürzt zu sagen. Aber in Adorno negiert eben beides nicht abstrakt, eben weder Synthesis noch Naturbeherrschung und auch nicht das Moment der Befreiung. Das ist halt richtig, er hegt eben Einspruch gegen das zurüstende Prinzip und reflektiert dabei eben doch immer auch wieder auf die eigenen Mittel. Ist da auch wieder das Moment des Selbstreferenziellen der Dichtung. Das Dichtung das selbst auch immer wieder aufgreift, ihre eigene Verfahrensweise. Das Literaturbeispiel kann man da, wenn Sie es nachlesen wollen, vielleicht von Hölderlin nehmen, die Ode Natur und Kunst. Aber auch einige andere, die Patmos, Brot und Wein sind aber ganz wesentlich zu nennen, für das Moment auch von Versöhnung. Für Adorno sind dann in Bezug zu Hölderlins Dichtung solche Wendungen wie Ausatmen, Verströmen, das Offene, Passivität und Gewaltlosigkeit bedeutsam. Diese Begriffe, welche eine Form von Versöhnung andeuten, die über dem Zwang liegt, verweist auf eine mystisch-utopische Tendenz bei Hölderlin, so in seiner Friedensfeier. Die Hymne versammelt zu den mystischen Motiven das Zentrale, das Messianische, die Parousie dessen, der nicht unverkündet ist. Mithin ein namentliches Zeichen, das aber zugleich in der doppelten Negation verbleibt, eben nicht unverkündet. Das ist natürlich verkündet dann zwar, weil doppelte Negation ist eben die Position, aber es bleibt zugleich doch in dieser Negation auch unverhandelt. Entmythologisierung ist die Selbstreflexion des Logos, welcher der unterdrückten Natur Zurückkunft verhilft. Adorno zeigt das dann eben auch nochmal in seinem Text selbst in der letzten Strophe der Patmos-Hymne dann auf. Das will ich jetzt hier nicht nochmal zitieren, weil das ein bisschen zu weit führt, aber das kann man dann eigentlich auch nochmal ganz gut so nachlesen. Vom Mythos befreit einzig, was diesen das Seine gibt, indem das Unterdrückte ins Bewusstsein aufgenommen wird. Das sind dann auch nochmal Dinge, die Adorno in seinem Aufsatz Iphigenia nochmal darstellt, dass dieses Moment des Barbarischen eben nicht gebrochen werden kann durch die Negation des Barbarischen. Frieden beziehungsweise eine befreite Welt, konzipiert sich als ein Zustand, über den der Mythos, das alte Unwahre, seine Gewalt verloren hat. Hier trifft die Redewendung aus dem Parsifal dann auch zu, nur der Speer, der die Wunde schlug, kann die Wunde wieder heilen. Eben die Überwindung einer rational verkürzten Aufklärung ist nur in der Aufklärung selbst möglich. Und da ist Adorno eben ganz klar auch Rationalist und verfällt nicht irgendwelchen irrationalen oder mystischen Figuren. Diese Figur des Speers, der die Wunde eben schlug, der sie eben auch heilt, taucht dann in Adornos Text Parataxis eben als Moment der Versöhnung häufig auf. Versöhnung, an der Naturverfallenheit ihr Ende hätte, stellt sich nicht über die Natur als schlechthin anderes, sodass es als anderes eben zugleich auch wieder unterdrückende Instanz ist und damit die Flucht ins Schlechte Unendliche verlängert und so selbst am Flucht teilhat. Sondern was der Naturverfallenheit Einheit gebietet, steht ihr nicht als Drittes zwischen Subjekt und Objekt gegenüber, sondern findet sich in der Natur selbst und im Grunde damit auch im Subjekt selbst. Versöhnung soll die Reale von innen und außen sein, die von Genius und Natur. Dieser Genius ist Geist, der durch Selbstreflexion sich selbst zugleich als Natur bestimmt. So heißt es am Schluss des Textes bei Adorno, Genius ist selber auch Natur. Sein Tod im Ernste des Lebens, das sieht er von Hölderlin, das wäre das Erlöschen der Reflexion und der Kunst mit ihr im Augenblick, da die Versöhnung aus dem Medium des bloß Geistigen übergeht in die Wirklichkeit. Die metaphysische Passivität als Gehalt der hölderlinschen Dichtung verschränkt sich wieder dem Mythos mit der Hoffnung auf eine Realität, in welcher die Menschheit jenes Bannes der eigenen Naturbefangenheit ledig wäre, der in ihrer Vorstellung vom absoluten Geist sich spiegelt. Also da hat Adorno wirklich ein ganz materialistisches Moment tatsächlich mal aufgegriffen, das übergeht in die Wirklichkeit. Das sind Wendungen, die man bei Adorno eher selten findet. Das ist doch eher das Betragen vom Skeptizismus. In diesem Satz zeigt sich eine dialektische Figur der wiederhergestellten Unmittelbarkeit. Und darin eben nicht der Wahrheitsgehalt des Kunstwerkes vermittels seines Scheincharakters. Das ist die Utopie, die als Vorschein und Anordnung im Kunstwerk gleichsam als flüchtiges Moment in der Konstruktion aufleuchtet. Zugleich aber zeigt die Dichtung Hölderlins die Brüchigkeit an, indem es Strukturen des Sinns durchstreicht, weil es der Sinn des Falschen ist. Insofern bleibt bei Adorno das gelungene Kunstwerk Einspruchsinstanz gegen das beschädigte Leben. Solche antizipierte Versöhnung ist als geschichtsphilosophischer Abdruck des Gedichts in der Literatur und Lyrik dann nach 1945 umstandslos nicht mehr zu haben. Und auch wie ich sagte, in der Lyrik Hölderlin sind diese Brüche im Grunde genommen immanent schon eingeschrieben, wenngleich sie so nicht zum Tragen kommen. Die geschichtsphilosophische Verbindung Hölderlin-Celan wäre über das Motiv des Schweigens und eben der Sprachlosigkeit zu nennen. Also da kann man eben also gerade nochmal so die Hymne Tübingen Jena nehmen, wo das dann in diesen Worten das Palaksch, Palaksch, das sind immer die Worte, die Hölderlin dann in seinem Wahnsinn eben gesprochen hat, und diese Wendung von Lallen, Lallen immer zu. Das sind so die, kann ich vielleicht mal kurz vorlesen, zur Blindheit überredete Augen, ihre ein Rätsel ist rein entsprungenes, ihre Erinnerung an schwimmende Hölderlin-Türme, Möwen umschwirrt, Besucher ertrunkener Schreiner, bei diesen tauchenden Worten käme ein Mensch zur Welt, heute, mit dem Lichtbad der Patriarchen, er dürfte, spräche er von dieser Zeit, er dürfte nur lallen und lallen, immer, immer, zu, Palaksch, Palaksch. Es geht das Gedicht also geradezu in eine Aphasie über. Und das zeigt, da zeigt sich ja nochmal wirklich diese völlige Rätselstruktur, wo es natürlich auch schwierig wird, an diese Gedichte überhaupt ranzukommen. Aber es ist genau so mit der Sprachlosigkeit. Gerade im Rahmen des kaum auszusprechenden Grauens ist Dichtung als Kunst eine Weise der Erkenntnisse und Erkenntnismöglichkeit, die die Philosophie eben über das Moment des Ausdrucks übersteigt. Insbesondere wenn es darum geht, für das Grauen eine Form von Sprache zu schaffen, die mehr ist als bloße Form des Kommunikativen. Und hier greift dann auch wieder die Ästhetik Adornos, dass Kunst grundsätzlich der Ausdruck von Leiterfahrung ist. Die Möglichkeiten zum ästhetischen Ausdruck sind dabei aber, was die Dichtung betrifft, ganz und gar an die immanente Verfahrensweise der Sprachform gebunden. Man kann es vielleicht auch noch mal ganz kurz, das ist jetzt wirklich auch zum Schluss, wo ich da dann hinkomme, an Paul Celans Gedicht Engführung zeigen. Das ist eigentlich so eines seiner bedeutenden Gedichte, eigentlich auch viel bedeutender als die Schwarze Milch der Frühe Gedicht, was ja eigentlich alle kennen, was auch jeder Schüler gelesen hat. Celan selbst hat gesagt, hätte er das gewusst, dass es alle Schüler lesen, hätte er das Gedicht niemals in die Schulbücher aufgenommen, weil es ihm eigentlich auch ein Grauen ist. Und das sozusagen, dass das eben doch sehr ernst ist, dann sozusagen als Lektüre einfach nur instrumentalisiert wird und dann jedem Buch drinsteht. Deswegen ist eigentlich die Engführung auch vom poetischen her, von der Sprachgestalt her, eigentlich, das würde ich sagen, sehr viel angemessenere Gedicht. Und ich zitiere einfach nur nochmal die erste Zeile ganz kurz. Verbracht ins Gelände mit der untrüglichen Spur, Gras auseinandergeschrieben, die Steine weiß mit den Schatten der Halme, lies nicht mehr, schau, schau nicht mehr, geh. Und wenn man eben dieses Gras aus dem Gedicht nimmt und es als Palindrom nimmt, das wäre sozusagen die Sprachgestalt nochmal, dann hat man eben rückwärts gelesen das Wort Sarg, und wenn man aus diesem Wort Gras das Gedicht, aus dem Wort Gras eher nochmal entfernt, hat man eben auch das Wort, den Begriff Gas, dann nochmal. Also gut, fragt sich eben, ob solche ästhetischen Spielereien nun, die ich empfehle angesichts des Grauens, sich verbieten oder nicht, das ist eine Frage, die dann am Ende nur von der Bindestruktur des Gedichtes selbst, das ist ein sehr komplexes Gedicht, wie gesagt, sich wird beantworten lassen. Aus der geschichtsphilosophischen Perspektive Adornos heraus kann man für eine Dichtung nach 45 sagen, dass Dichtung nach Auschwitz und inmitten der Katastrophe an die Grenzen des Verstummens gelangt ist. Dies mündet dann in jenem bekannten Satz aus dem Aufsatz Kulturkritik und Gesellschaft, den ich zum Schluss eben in etwas leicht provokanter Absicht vielleicht, aber auch im Hinblick auf eine These oder meine These vom Ende der bürgerlichen Kunst und des bürgerlichen Kunstwerkes dann kurz zum Abschluss zitieren möchte. Kulturkritik findet sich der letzten Stufe der Dialektik von Kultur und Barbarei gegenüber. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch, und das frisst auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich war, heute Gedichte zu schreiben. Der absoluten Verdinglichung, die den Fortschritt des Geistes als eines ihrer Elemente voraussetzte und die ihn heute gänzlich aufzusaugen sich anschickt, ist der kritische Geist nicht gewachsen, solange er bei sich bleibt in selbstgenügsamer Kontemplation. Zitat Ende. Ja, das wäre so erstmal der Vortrag und der Ausblick sozusagen von Adorno her gedacht. Adorno hat diesen Satz dann später in seiner negativen Dialektik allerdings auch revidiert und wollte eigentlich auch noch ein Buch über Paul Celan schreiben. Das ist ihm dann nicht mehr geglückt, weil er halt dann verstorben ist und einen Herzinfarkt bekommen hat. Aber deswegen, also in der negativen Dialektik wird das dann alles nochmal ein wenig revidiert, was Adorno hier doch sehr apodiktisch formuliert hat. Ja, das wäre so jetzt mein Schlusswort und damit kann ich dann vielleicht an Fragen oder Diskussionsbeiträge oder Verständnisfragen auch erstmal, wenn man sagt, das habe ich jetzt noch nicht ganz begriffen, was ist hier, da und damit gemeint. Wahrscheinlich werden Verständnisfragen eher bei Adorno, denn bei Lukács sein, aber ja, dann.